Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Hallo, hier im Dicken Engel zur 16. Bufo-Sprechstunde. Diesmal mit dem Stefan Sikokörner, dem Michael Ebner und dem Marc Huger. Hallo miteinander. Hallo zusammen. Wir beginnen diese Sprechstunde typischerweise mit einem kleinen Wochenrückblick des Bundesvorsitzenden. Eine schöne Tradition und ich bin fast versucht, sie zu brechen, weil nämlich ich das letzte Wochenende ein privates Wochenende hatte, demzufolge nichts unternommen und nichts erlebt habe, was ich jetzt auch wirklich hier berichten könnte. Das war also ein insgesamt ruhiges Wochenende. Auch die Tage davor waren nicht sonderlich stressbehaftet, also alles im grünen Bereich. Deswegen würde ich es ganz einfach so machen, her mit den Fragen. Dann, ja, lass uns doch einfach mit dem beginnen, was mich persönlich bewegt, was offensichtlich die Leute im Pad auch bewegt. Der Jens Ballerstedt, politischer Geschäftsführer in Nordrhein-Westfalen, ist heute zurückgetreten, kann wenig Fragen offen bleiben, warum das so ist. Stefan, was tun wir gegen dieses Klima, in dem Leute verbrennen, in dem Leute gemobbt werden, in dem Leute, selbst wenn sie nicht gemobbt werden, verbrennen? Was können wir da aktiv dagegen tun? Ja, das ist insgesamt eine sehr, sehr komplizierte Geschichte. Ich glaube, spielen da mehrere Faktoren eine Rolle. Einer davon ist, dass wir auch immer noch eine ganze Reihe von ehemaligen Mitgliedern haben, die von ihrer Partei nicht lassen können. Und die von uns genutzten Kanäle, also im Wesentlichen Twitter und Facebook, benutzen, um mit uns zu kommunizieren und dabei eben auch viel Zorn, viel Frust, viel Verärgerung mit in die Partei bringen und uns das aber am Ende nicht wirklich weiterhilft. Also die Frage, die wir uns eigentlich stellen müssten, ist, ob die Kommunikationskanäle, die wir derzeit nutzen, tatsächlich die sind, die uns in Zukunft wirklich die Möglichkeit einer vernünftigen Arbeit in dieser Partei und für unsere gemeinsamen Ziele ermöglichen. Weil wenn man sich anschaut, wie viele Leute im Augenblick einfach unter dem permanenten Feuer der Frustrierten und Zornigen zusammenbrechen, dann lässt mich das an der Situation schon zweifeln. Ich gebe allerdings zu, dass jeder alternative Vorschlag ja wahrscheinlich auch mit Nachteilen und Einschränkungen verbunden ist. Also eine Königslösung für das Problem insgesamt wüsste ich nicht. Und ja, die Verlautbarungen, die Äußerungen, die da zum Teil geschrieben werden oder auch teilweise im Mumble geäußert werden, die sind außerhalb allem, was man in einem persönlichen Gespräch akzeptieren würde. Und das macht mir eigentlich Angst. Ja, aber Stefan, was tun wir dagegen? Also diese Faktum ist, ja, so ist es halt und irgendwie ist auch scheiße, aber wie können wir da aktiv, also ja aus dem Vorstand heraus natürlich, aber auch jeder einzelne Pirat, was können wir aktiv tun, was werft ihr in die Partei rein, damit wir da irgendwie mal auf einen vernünftigen Stand kommen? Ich will dich nachher noch befragen zu dem, was am Strategietreffen da in München war, aber das versinkt ja jede Woche wieder in irgend sowas. Also ich würde mal einen Diskussionsanstoß einfach reinbringen wollen. Und zwar hat mir vor kurzem jemand erzählt, was denn wäre, wenn wir eine Mailingliste hätten, die nur von Mitgliedern, die mit ihrem Beitrag nicht im Verzug sind, geschrieben werden kann. Also eine Kommunikationsplattform schaffen würden. Das muss keine Mailingliste sein. Es könnte auch beispielsweise ein Forum sein oder ein Teil des Forums. Keine Ahnung, da gäbe es bestimmt eine technische Lösung, die unsere Admins mit Vergnügen umsetzen würden. Aber das Ziel wäre tatsächlich, dafür zu sorgen, dass wir eine Kommunikationsplattform hätten, in der einfach nur noch unsere Mitglieder miteinander diskutieren, die ja letztendlich auch die sind, die für das Ganze mit ihrem Beitrag gerade, mit ihrer Manpower gerade stehen. Also im Prinzip ja die Betroffenen, die der Teil dieser Partei sind. Und da würde mich eigentlich mal interessieren, was die Leute so dazu sagen. Also ist das völlig bescheuert und ist No-Go, weil wir die Mitmachpartei sind, bei der jeder was sagen darf? Oder könnte es am Ende eine vernünftige Lösung sein, um all die draußen zu halten, die irgendwann eh beschlossen haben, dass sie die zum Kotzen finden und nichts Konstruktives mehr beitragen wollen, aber halt im Augenblick die Möglichkeit haben, Störfeuer zu schicken? Das war ein Mikrofon. Stefan, Michael, ja. Wenn ich da zwei Sachen ergänzen darf. Erstens nicht ausschließlich zu sein. Wir können ja ohne weiteres mischen Mailinglisten, wo wir nach dem Mitmachprinzip wirklich jeden drauflassen und Mailinglisten, wo wir oder Kommunikationswege, machen wir es mal allgemein, Kommunikationswege, wo wir zum Beispiel nur Mitglieder. Vielleicht hängen wir das auch an die Beo-Verifizierung, wo wir also wissen, dass da wirklich jeder nur einmal oder mit einem Namen schreibt und vielleicht zusätzlich noch mit seinem Beitrag nicht im Rückstand ist. Und dann schauen wir einfach mal, was dabei rauskommt. Die zweite Geschichte, ich habe das schon länger die Idee, allerdings haben andere Sachen auch immer mal wieder Priorität im Moment der Wahlkampf für die Bürgerschaft in Hamburg. Aber man soll es vielleicht nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag aufschieben, dass wir einfach mal eine Konferenz machen, wo wir nicht über ein inhaltlich politisches Thema reden, sondern einfach darum, wie wollen wir unsere Koalition machen, wie gehen wir das technisch ab, aber auch welche Umgangsformen wollen wir haben und wie setzen wir diese Umgangsformen durch. Wir dürfen also gespannt sein. Da ihr aber beide jetzt freiwillig das Thema Mailingliste angesprochen habt, da gibt es ja nun die Frage aller Fragen. Was war denn da beim Landgericht Berlin los zum in Sachen Mailinglistensperre? Wurde irgendwas nicht vorgetragen oder sowas? Und dann gab es eine zweite Gerichtsverhandlung diese Woche zum Thema. Wir irgendwie gar nicht vertreten, vor Gericht, jedenfalls nicht richtig. Schafft ihr darüber was zu sagen und alle zu informieren hier im und auch über den Podcast, die jetzt ja ohne irgendwie persönliche Daten dazu benutzen? Der war jetzt gut, Stefan. Ich glaube, Ja, ich das wollte mache gerade ich, sagen, ich oder? nicht ohne meinen Anwalt. Also ich bin jetzt sicher nicht Sekos Anwalt, aber nachdem ich beide Geschichten so ein bisschen mitbetreut habe vom Vorstand aus, bin ich zumindest orientiert, was gelaufen ist. Also zunächst einmal die Sache mit dieser Mailinglist-Sperre. Das kommt von einem inzwischen ehemaligen Mitglied, ich nenne keinen Namen, von daher ist es, glaube ich, in Ordnung, dass ich sage, dass das ein ehemaliges Mitglied ist, das dort darauf geklagt hat, den Zugang zu den Mailinglisten bzw. zum Forum, was ja eine gesynkte Mailingliste ist, wieder zu bekommen und das war erst irgendwie in NRW, vielleicht Landgericht Köln oder so, bin mir jetzt da nicht sicher, aber auf jeden Fall in NRW anhängig. Die meinten nicht zuständig, weil Bundesverband hat seinen Sitz in Berlin, also er hatte dort verklagt zu werden. Und wir haben dann einfach den Anwalt, der das schon für den Landesverband Nordrhein-Westfalen einfach übernommen. Und der hat einen Schriftsatz gemacht, über den ich mich, sagen wir mal, ein wenig gewundert habe. Ich bin in dieses Verfahren reingekommen, weil das Gericht das persönliche Erscheinen der Parteien angeordnet hat. und habe da weniger als 24 Stunden vor Prozessbeginn diese Nachricht bekommen, so nach dem Motto, wir müssen da jemand vom Vorstand hinschicken, könntest du bitte? Ich bin also mit dem Zug wieder umgedreht, wollte eigentlich woanders hin gerade in dem Moment, aber bin wieder zurück nach Berlin. Habe ja dann von unterwegs geschaut, dass ich an diese Akte rankomme, mir das durchgelesen und das war ein zwar bin, aber so aus dem Bauchgefühl heraus hätte ich das anders argumentiert. Meine politische Parteien haben genießen sowas wie einen sogenannten Tendenzschutz. Sie können also zum Beispiel verlangen, dass die Mitarbeiter auch die weltanschauliche Tendenz dieser Partei nach außen vertreten. Und von daher müsste es eigentlich auch möglich sein, zu sagen, wir wollen zum Beispiel keine antisemitischen Äußerungen auf unserer Mailingliste oder im gesüngten Forum dann haben. Das hätte ich also deutlich stärker inhaltlich argumentiert. Aber okay, von unserem Anwalt wurde das so gemacht. Wir haben dann auch, er war dann selber nicht vor Ort, sondern ein sogenannter Terminanwalt. Ist da noch hinzugeschickt worden, also jemand aus Berlin, der nicht die weite Anreise hat. Der hat mal einen recht pfiffigen Eindruck gemacht, aber der ist halt auch nur zu diesem Termin erschienen und hat vorher einmal die Akte quer gelesen. Und so mitten im Prozess stellt man natürlich dann auch nicht mehr die komplette Argumentation um. Ich habe natürlich das irgendwo auch mal am Rande einfließen lassen, dass wir solche Äußerungen nicht auf unseren Mailinglisten haben wollen. Aber der Vortrag insgesamt war eher so mit den Fragen, muss da jetzt der Bundesverband verklagt werden oder eher der Kreisverband Köln oder der Landesverband Nordrhein-Westfalen? Wer ist denn da überhaupt passiv legitimiert und so weiter? Ich hatte bei dieser Geschichte schon, also ich war nicht allzu optimistisch, wer mein Vorstandstagebuch regelmäßig liest. Darüber habe ich über diesen Prozess natürlich auch ein bisschen was geschrieben. Wusste eigentlich schon wenige Tage nach diesem Prozess, also ich trage das meistens irgendwie mit ein paar Tagen Delay danach, weil ich nicht aktuell dazu komme. Und wer das gelesen hat, wusste eigentlich schon lange vorher, bevor wir dieses Urteil hatten, dass ich die Sache nicht so sonderlich optimistisch eingeschätzt habe und so ist es dann auch gekommen. Die ganz andere Geschichte, auch ein Verfahren, das wir geerbt haben, also der jetzige Bundesvorstand, auch wenn das diesen Eindruck vielleicht haben sollte, geht sicher nicht dran und tut ohne Sinn und Verstand Leute verklagen oder wird verklagt. Wir haben uns in unserer Amtszeit bislang noch kein eigenes Verfahren eingefangen. Wir haben aber eine ganze Reihe von Rechtsstreiten geerbt und das andere ist auch so eine, ich nenne es jetzt mal Altlast. Eine Auseinandersetzung um, ja, darf ich das jetzt überhaupt sagen? Naja, es hat sich eh schon herumgesprochen bezüglich unseres damaligen und nach diesem Urteil, wenn es Rechtskraft erhalten sollte, dann wohl demnächst wieder amtierenden Datenschutzbeauftragten. Der da gekündigt worden ist, fristlos und gemeint hat, die Gründe, dass diese Gründe sind nicht gegeben. Und da hat ihm das Gericht letztlich bei dieser Klage auch wieder Recht gegeben. Die Geschichte, dass wir ein Versäumnisurteil eingefangen haben, liegt jetzt nicht daran, dass dort man da war. Da waren wir sehr wohl vertreten. Das ist allerdings eine Frage. Da liegt vielleicht auch das Gericht falsch. Die haben das dann gesagt, seitdem unser damalige oder ehemalige Justiziar nicht mehr angestellt ist, können er uns nicht mehr vertreten. Allerdings, diese Vertretungsbefugnis könnte ja auch dadurch erwachsen, dass er ja die Befähigung zum Richteramt hat. So heißt das, wenn man das zweite juristische Staatsexamen hat und somit müsste eigentlich auch über diese Geschichte prozessbevollmächtigt sein. Allerdings auch in dieser Geschichte war eigentlich von Anfang an der Wurm drin. Auch da haben wir schon im ersten Termin Schwierigkeiten gehabt, dass dort das Gericht Dinge, die wir in Piratenkreisen üblicherweise als pragmatische Hand haben, dort sehr, sehr formal gesehen worden sind. Und das werden wir jetzt intern besprechen müssen, ob wir gegen diese Sache überhaupt vorgehen wollen oder ob wir da nicht sagen, okay, letztlich brauchen wir ohnehin einen Datenschutzbeauftragten und dann schauen wir mal, ob wir nicht, ich meine, dass der Konflikt mit dem damaligen und jetzt gegebenenfalls wieder amtierenden Datenschutzbeauftragten, das ist salopp gesagt nicht unser Krieg, vielleicht können wir uns da auch dazu durchringen und sagen, okay, wir probieren es jetzt einfach mal, ob wir da nicht in Zukunft zusammenarbeiten können. Da erreicht mich über den Chat die Frage von jemandem, der gerade telefoniert und leider nicht selber zum Mikrofon kommen kann. Begleitet ihr aus dem Vorstand heraus, wenn da so ein Prozess anhängig ist, das aktiv und vor allem Also wie proaktiv? Oder war der in dem Fall möglicherweise ein bisschen, ja, sagen wir mal, durch die Vorgänge überrascht? Nein, wir werden durch die Vorgänge nicht überrascht. Es ist ein ganzer Sack Ja, voll du hast es Arbeit, eigentlich der korrekt durch diese dargestellt. Also uns anhängigen Prozesse im überrascht so Streitereien ein Prozess als solches nicht auch vollkommen. uns Die eine niedergegangen ist, Geschichte, dass aber da ist nichts das dabei, wo Gericht erscheinen wir, der ups, da ist noch Parteien was angeordnet schreiben hat, das müssen, war ein bisschen auch sondern das sollte kurzfristig. schon im Auge haben. Aber Aber Entschuldigung, wenn ich da ansonsten reinkriege. verfolgen wir das schon mit dem entsprechenden Vorlauf und diskutieren auch drüber und ja, sind in der Regel auch immer sehr unerfreut, mit welchen Dingen wir uns da rumschlagen müssen, weil wir es eigentlich auch andere Lösungen bevorzugen würden. Saalmikrofon ist offen. Ansonsten würde ich gern das andere Lösung aufgreifen. Heute flog ein vergleichsweise unfreundlich gehaltener Blogartikel irgendwie rum. Der hat vorgeschlagen, wir würden uns ja zum Beispiel mit so einem Thema wie dieser Mailinglistensperre, dem könnten wir uns ja auch ganz anders nähern, indem wir einfach sagen, wir machen den Mailinglistenserver zu und machen ihn 5 Minuten später wieder auf, als anderer Mailinglisten-Server mit vernünftig formulierten Regeln, nach denen wir dann auch Leute ausschließen können. Stefan, du hattest vorhin etwas gesagt, was ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht. Wäre es ein Denkmodell, über das man mal nachdenken sollte? Naja, grundsätzlich wäre das möglicherweise schon ein Weg. Die Frage ist allerdings auch dann wieder, wie setzt man es durch, wie setzt man es um? Es ist bei all diesen Mailinglisten ja kein großes Problem, sich unter einem anderen Namen anzumelden. Und wenn du dann anfängst, die Leute immer wieder einfangen und rauszuschmeißen mit regelmäßig neuen Namen, dann werden wir keine politische Arbeit mehr tun. Aber möglicherweise ist es trotzdem ein Weg, um das Problem der mangelnden Ich sehe, das wird AGBs uns für noch beschäftigen. unser Am Forum Mikrofon der zu beseitigen. Simon und der Jens. Wer war zuerst? Jens. Jens. Ja, ich hätte gerne noch mal eine Frage zu dem Verfahren da, zu dem Datenschutzbeauftragten. Das ist quasi ein Fall, den habt ihr ja geerbt von dem vorvorletzten Bundesvorstand. Und ich wollte mal fragen, wie liegen seid ihr denn im Ergebnis jetzt mit dem Ausgang von dem Verfahren? Und dann wollte ich noch mal fragen, ich habe da verstehe es nicht so ganz, weil auch wenn da kein Bevollmächtigter da anwesend ist, kann das Gericht doch nicht einfach jemanden verurteilen oder so. Aber ich bin auch kein Jurist, ich verstehe, ich habe da einfach ein Verständnisproblem vielleicht. Aber wie zufrieden seid ihr denn mit dem Ausgang von dem Verfahren? Also vielleicht kann ich da ganz kurz was dazu sagen. Wir sind die unterliegende Partei. Also insofern sind wir da sicher jetzt erstmal nicht mega glücklich. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir persönlich jetzt auch nicht an diesem Verfahren beteiligt oder uns nicht als beteiligt sehen. Und wir werden natürlich jetzt intern beraten, wie wir da weitermachen und ob wir da weitermachen, wie wir dem Kläger entgegenkommen können und so weiter. Das wird jetzt sicherlich Gegenstand unserer Diskussion werden. Ansonsten ist es im Zivilprozess halt leider schon so, wenn eine Partei nicht erscheint, eben ein Versäumnisurteil ergehen kann. Wobei wir, wie gesagt, hier auch anderer Meinung sind, dass wir da nicht, weil, wie gesagt, ein Vertreter, der die Befähigung zum Richteramt hat und das Ganze unentgeltlich macht, und es ist in dem Fall der Fall, nach unserer Auffassung durchaus eine Partei zu vertreten. CC. Vielen Dank. Ich habe es jetzt nur am Rande mitbekommen. Wir bauen gerade so eine interne Servicegruppe mit ein paar Juristen auf, und die Mailinglistensperre wurde auch schon angesprochen. Wir haben jetzt erstmal diesen Fall gekriegt, dieses Urteil gekriegt, und wir warten erstmal ab, wie die sich dazu äußern. Weil im Vorstand haben wir 9 juristische Laien und wir sind da einfach auf auch externen Sachverstand angewiesen, und das warten wir im Moment gerade ab. Das heißt, wenn mir die Nachfrage gestattet ist, die Aussage, Rechtsmittel hätte Aussicht auf Erfolg, ist in der Regel immer eine Prozentaussage, beziehungsweise man würde sich die bitteschön als Prozentangabe geben lassen. Wenn Aussicht auf Erfolg kann heißen irgendwie 3% Aussicht, Aussicht auf Erfolg kann irgendwie 97% Aussicht haben, und davon hängt das dann auch maßgeblich ab. Anders formuliert, sollte die interne Servicegruppe es für wahrscheinlich halten, das den Prozess gewinnen zu können, und nicht wahrscheinlich im Sinne von 3% wahrscheinlich, sondern größere Wahrscheinlichkeit zu obsiegen als zu verlieren, gegebenenfalls sehr viel größere Wahrscheinlichkeit zu obsiegen als zu verlieren. Dann völlig klare Geschichte, es gibt die eine Option, das mit Rechtsmittel zu machen. Ich habe aber vorher auch schon angedeutet, dass das von vornherein irgendwie ein bisschen blöd aufgezogen war. Die Alternative wäre, dass man einfach sagt, schlucken jetzt dieses Urteil, und bei der nächsten Gelegenheit gibt es die nächste Mailinglistensperre, und dann machen wir es rechtssicher. Und da brauchen wir jetzt einfach eine Empfehlung der Juristen, was da der sinnvollere Weg ist. Aber um, dass da jetzt keine falschen Eindrücke entstehen, wir haben in der Vergangenheit keine antisemitischen Äußerungen auf unseren Mailinglisten geduldet, und wir werden das in Zukunft auf jeden Fall auch nicht tun. Im Zweifelsfall machen wir diese Teile dicht. Christoph oder Joshi? Das ist eine der wenigen Dinge, die ich euch zu jeder Zeit unterstellt hätte. Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Ich habe da jetzt ein klein bisschen den Überblick verloren. Wir sprechen hier von zwei verschiedenen Prozessen. Einmal haben wir gegen einen ehemaligen Dingsbumsbeauftragten prozessiert und einmal gegen einen Ex-Piraten, der auf der Mailingliste irgendwas wollte. Aber für was genau wurden wir jetzt verklagt? Ich würde da gerne mal einen kurzen Vorschlag machen. Michael hat versucht, die Fragen so zu beantworten, dass man uns daraus keinen Strick drehen kann. Das ist unglaublich anstrengend in dem Zusammenhang, weil jede falsche Angabe oder jedes Wort zu viel dafür sorgen kann, dass man einen weiteren Prozess am Hals hat, auf den keiner von uns wirklich Lust hat. Deswegen wäre meine Frage, ob die Fragen zu dem Thema nicht zumindest so weit beantwortet wurden, dass wir den Themenkomplex lassen können. Weil ansonsten hat Michael nämlich jetzt das Problem, dass es immer noch schwieriger wird, irgendetwas zu sagen, was er nicht bereits schon gesagt hat, und trotzdem noch im Raum dessen oder im Rahmen dessen ist, was möglich ist, ohne, wie gesagt, einen weiteren Prozess am Hals zu haben. Vielleicht dazu einfach ein Vorschlag: Wenn sich ohnehin gerade Juristen mit dem Thema befassen, zumindest mit einem von den beiden, und beim zweiten bietet es sich ja gegebenenfalls auch an, dass ihr sagt, wenn die ganzen Fristen rum sind und der von der zeitlichen Priorität wichtige Teil vorbei ist, dass ihr die dann bittet, eine kurze Zusammenfassung der Lage zu machen, dass wir bis dahin darauf warten und dass man dann einfach sagen kann, Leute, steht im Wiki. Gerade bei so grundsätzlichen Fragen. Ja, ich denke, dass das schon der Weg ist, der gangbar sein wird. Was genau war an der Aussage von Stefan unklar? Naja, aber ich werde doch wohl sagen dürfen, wir sind verklagt worden auf Schadensersatz, auf... Ja, schon. Ja, wir hatten ja vorhin das Thema Mailingliste ganz am Anfang. Hier wurde ein Raum gestellt, dass man vielleicht eine Mailingliste nur für bezahlende Piratenmacht. Das wird uns garantiert als ganz böse ausgelegt werden. Ich sehe da drin aber viele Vorteile. Es ist ja nicht so, dass die keiner lesen darf, sondern man kann selektieren, wer ist Pirat, wer nicht. Die Ansicht, dass man das sowieso machen sollte, da stehe ich wahrscheinlich nicht ganz alleine drin, aber ernte garantiert viel Spott damit. Aber ich finde es als wichtig, diese Selektion jetzt wahrzunehmen, weil wir halt gemerkt haben, dass wir das nicht mehr können. Erstmal diese Selektion. Und zweitens, dass uns gerade diese massivsichtlichen Störrolle ja, Schaden zugefügt hat und den sogar massiv. Und ich glaube, der Nutzen ist besser wie der Schaden. Das heißt ja nicht, dass keiner mehr unsere Mailingliste benutzen darf, sondern dass wir, wie gesagt, ein Kommunikationsmedium haben, das nur uns gehört und die anderen jetzt nicht unbedingt alle abschalten. Okay, ich werte das mal als grundsätzliche, könnte man so machen, könnte vernünftig sein. So würde ich das sagen und ich hoffe, dass das auch so von den anderen beigetragen wird, weil jeder, der ein bisschen mit offenem Auge reingeht, der hat gemerkt, dass diese Störungen zu massiv geworden sind und mir ist die letzte Zeit auch aufgefallen, dass ich nicht mehr zwischen Nicht-Piraten und Piraten unterscheiden kann, was ich persönlich als vorteilhaft empfinde, weil ich nicht meine Arbeit in andere Leute Störfaktoren einsetzen möchte, sondern nur für die Partei. Und dann ja, das sehe ich frage dann ich mal die Herren, okay, ob sie uns hier oben besuchen möchte. Mit vielen Schatzmeistern und Generalsekretären könnten wir die Mitgliederentwicklung mal kurz ansprechen. Hermi, darf ich dich zu uns holen? Frau Schmidtke. Na, mal sehen. Vielleicht kommt der noch. Ansonsten die Kira. Du müsstest dich entstummen, liebe Kira. Oh, Hermi. Toll. Das ist süß von dir. Vielen lieben Dank. Und zwar haben wir eine Frage zum Thema Mitgliederentwicklung. Wie sieht die denn im Moment aus? Gibt es da was, was man nachlesen könnte? Und ja, dann lasse ich den polemischen Teil irgendwie weg und beschränke mal die Frage auf das. Kann ich dir sagen, ich habe im Moment keine Ahnung, wie der aktuelle Stand der Mitgliederzahlen ist, weil ich da jetzt seit anderthalb Wochen nicht mehr reingeguckt habe, weil ich so viel anderes am Hut hatte. Ich habe aber heute einen Twitter-Account eingerichtet, @bundes_gensek, wo ich vorhabe, in Zukunft solche Informationen öfter mal über den Kanal zu schicken. Ganz kurzer Hinweis, wir haben in praktisch jeder Vorstandssitzung die Zahl der Mitglieder und der Stimmberechtigten. Das heißt, also so ein grober Überblick ist relativ fix im Zwei-Wochen-Rhythmus verfügbar und eben auch ja, die letzten. Alles klar. Oder ist auch über einen langen Zeitraum verfügbar, nee, also sodass jeder die Möglichkeit hat, sich hier seine Statistiken zu machen. Eintritten ist natürlich auch interessant, nicht nur der Nettostand. Vielleicht könntet ihr da das aufschlüsseln, das wäre schon irgendwie prima, wenn das nicht allzu viel Aufwand ist, weil die Frage kommt ja immer wieder und vielleicht kommen wir dann wenigstens auf die nächste Ebene der Fragen. Der Ahoi. Ja, ich wollte noch was zu den Mitgliederdaten sagen, dass da wirklich die Transparenz etwas fehlt. Beim Geld schaut es ja auch nicht anders aus, also Kontostand oder Mitgliedsdaten da einmal alle zwei Wochen irgendwo hinknallen, das stehe ich nicht unter Transparenz, das sollte ein bisschen mehr nachvollziehbar sein. Besser aufgegliedert, mehrere Aspekte berücksichtigt werden und das halt dann in einem festen Rhythmus, weiß ich, zwei Wochen Abstand oder einmal im Monat, dass man da eine schöne Liste hat, wo man sich da mal ein bisschen ja, austoben kann oder einfach mal ein bisschen schauen kann und seine eigenen Schlüsse sieht, wie es denn um die Partei steht. Danke. Ja, erstmal guten Abend zu dem Thema. Ich hätte es ganz gerne auch so, ich könnte mir was wünschen vielleicht, dass man aufschreibt, wer gestrichen worden ist. Gibt es Teile der Piratenpartei, die unglaublich viel Streichungen vornehmen. Und es ist ein großer Unterschied, ob wir Mitglieder einfach streichen, aus welchen Motiven auch immer, oder die ausgetreten sind. Und es ist, macht ein sehr, sehr schlechtes Bild, wenn wir sehen, das sind, weiß ich, 100 weniger geworden und das dann verkauft wird, die Leute fallen. Da bitte ich zu differenzieren, das wird uns vielleicht in der Argumentation ein bisschen helfen. Danke. Also das ist auch nachvollziehbar, wer gestrichen worden ist und wer ausgetreten ist. Also ja, Marc, hier. Aber doch nicht den Beobachter. Was haben wir denn noch? Leute, Mikrofon. Warum muss ich das hier immer alles vorlesen? Ansonsten frage ich jetzt wirklich, was wir gegen Chemtrails unternehmen wollen. Leute, Mikro. Ach, hier gibt es den interessanten. Hier gibt es eine interessante Frage. Was hältst du von der Idee, dass die Mitglieder der Crew im Mumble Fragen und Antwort stehen? Damit endlich mal geklärt wird, was da stimmt und was nicht und woher all diese Gerüchte kommen. Ja, ich mal? Was haltet ihr davon? Ja, also, die Zuse-Crew in Blien ist ja nicht unumstritten, aber ist jetzt erst einmal eine Sache auf lokaler Berliner Ebene. Und selbstverständlich steht das allen Interessierten frei. Wir haben ja das allgemeine piratische Mandat. Also wenn Bedarf besteht, dort eine Mumble-Sitzung mit den Mitgliedern dieser Crew zu machen, dann nimmt das in die Hand, organisierten Moderator oder auch nicht und ladet die ein, macht den Termin bekannt. Ich sehe das jetzt nicht primär als Aufgabe des Bundesvorstandes, hier in solche doch kleineren Konflikte dort reinzugehen, wo eine einzelne Crew Schwierigkeiten hat, wenn es jetzt darum geht, dass irgendwo ein ganzer Landesverband problematisch wäre oder Schwierigkeiten hat oder was auch immer. Das wäre dann so langsam der Handlungsbedarf für den Bundesvorstand, aber eine einzelne Crew in Berlin ist bestenfalls Handlungsbedarf für den Landesvorstand Berlin. Piratus. Ja, hallo. Ich frage ganz gerne immer nach dem BO und nach der Postident-Möglichkeit, sich dann an dem BO zu beteiligen. Ich selbst habe mich jetzt schon verifiziert, aber ich frage auch mal für alle anderen, die darauf warten, denn ich habe ja mitbekommen, dass noch nicht so viele Leute sich verifiziert haben und dieser BO macht ja wirklich Sinn, wenn viele da mitmachen. Also, wann zum Postident-Verfahren kann ich im Prinzip auch nur das sagen, was uns die Post jede Woche am Telefon sagt, nämlich dass aus irgendwelchen Gründen der Vertrag halt von A nach B über C zu uns geschickt werden muss. Ich lese gerade die Frage, wenn wir schon über den BO reden. Aber grundsätzlich wird es Verfahren geben und zwar rechtzeitig. Sicher, dass Leute, die zwischen der Verifizierung und jetzt, also zum Zeitpunkt der Abstimmung, ausgetreten sind, dass die nicht mitstimmen können. Im Pad habt ihr schon was geschrieben, aber das ist vielleicht ganz interessant für den Podcast. Ja, also wie es halt im Pad schon steht, die anonymisierten Daten zwischen dem Portal und der Mitgliederdatenbank werden in regelmäßigen Abstimmen aktualisiert. Und dementsprechend, wer offiziell als ausgetreten in der Mitgliederdatenbank vermerkt ist, der ist dann auch entsprechend nicht mehr stimmberechtigt beim BO. Ich weiß, es gab auf Twitter irgendwie in letzter Zeit immer wieder ein bisschen Aufruhr. Das liegt aber halt auch daran, dass Leute, die auf Twitter oder in der Presse sagen, sie treten aus oder sie sind ausgetreten, das ist nicht gleichbedeutend mit, sie sind aus der Mitgliederdatenbank mit Austrittsdatum vermerkt, weil entweder der Antrag noch nicht gestellt wurde, beziehungsweise die Kündigung oder die Kündigung wenn ich den Brief zurückschicke, wird er aufgrund des äußeren Umschlags irgendwie entsorgt. Oder, also wie muss ich mir das vorstellen? Also der Plan im Moment ist sowieso, dass jedes Mitglied den Brief kriegt und die Prüfung, ob eine Verifizierung oder eine Stimmberechtigung vorliegt, wie bei der Briefwahl auch, erfolgt die, wenn der Umschlag quasi geöffnet wird, dann wird quasi auch, ist das Mitglied im Moment, also quasi am Abstimmrecht also, das heißt, verifiziert und dementsprechend wird der Umschlag danach Der Stimmzettel wird dann später rausgenommen, nachdem schon festgestellt wurde, dass der Umschlag überhaupt stimmberechtigt ist. Genau, also es gibt im Endeffekt eine Art Wahlschein, die zusammen mit dem inneren Umschlag im äußeren Umschlag liegt und nach Öffnen des äußeren Umschlags wird der Stimmzettel geprüft und dann der innere Umschlag mit dem Stimmzettel und ihr wollt das wirklich an alle 25, also an 29.000 Mitglieder dann schicken, so dass sich einer sozusagen auch noch im letzten Moment akkreditieren verifizieren könnte und wer dann sozusagen, nachdem er den Umschlag schon abgeschickt hat, kann er trotzdem noch stimmberechtigt werden. Verifizieren. Super. Im Grunde ja. Super, ne? Ja. Also gut, dass das Verfahren dann ist halt vielleicht erklärt ein bisschen ist. Knapp. Also ja, vielleicht dadurch, sollte man das sich ja das nicht im Podcast auf den letzten Drucker überlegen oder schon ganz, zwei ganz Tage viele nachdem man es andere Leute. Hat. Der aber Ahoi grundsätzlich hat bestimmt ist das so möglich. Auch eine Frage zum Thema Verifizieren. Ja, einmal nochmal kurze Verständnisfrage. Wenn der äußere Umschlag geprüft wird und der also, ist, wie ich werden doch, dann die war das letzte Stimmen Woche oder war es sogar schon vorletzte Woche gesagt, das wenn ihr mit dem Landesverband Bayern irgendwie aber Schwierigkeiten habt und die irgendwie nicht wissen, reagieren, ob, dann schickt mir Datum, wann dort verifiziert Bezirk, werden soll, doch, bitte mit ein bisschen Vorlauf, nicht, dann ist, würde ich da dafür sorgen, dass entweder aus Bayern jemand oder wenn es hart auf hart kommt, komme ich da selber hin und bringe jemand mit. Also das kriegen wir dann schon hin. Aber bislang habe ich so eine E-Mail von wegen dann und dann würden wir gern verifizieren und zwar hier und dort habe ich bislang noch nicht bekommen. Also so, letzte Woche war das kritisiert worden, dass da nur ein Tag Vorlaufzeit gewesen ist, dass da auf der Liste jemand gesagt hat, gut, morgen hätten wir einen Stammtisch, kann jemand kommen. Heute hat sich ergeben, dass der Landesvorstand von sich aus gesagt hat, er wäre morgen zum Beispiel in Passau beim Verifizieren wird, also auch mit einem Tag Vorlaufzeit. Das ist halt alles suboptimal und was spricht dagegen, dass in Niederbayern, wenn es in allen anderen Bezirken Verifizierer gibt, warum soll es dann in Niederbayern keine geben? So, was kann ich dir jetzt sagen? Ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns vom Bundesvorstand sich da in diese landesinternen Streitereien einmischen wird. Das kannst du knicken. Also macht das bitte mit dem Landesvorstand aus. Wenn ihr das dann strategisch und planerisch nicht auf die Reihe kriegt, da eure Termine mal 3, 4, 5 Tage im Voraus irgendwie zu planen, sodass Menschen darauf reagieren können. Sorry. Dann haben eine sehr unbefriedigende Antwort. Trotzdem danke. Also stopp, das war noch die Frage mit den Umschlägen, wie denn der Zusammenhang zwischen äußeren Umschlag und inneren Stimmen hast dann hast du schon mal Briefwahl gemacht, genauso wird es auch hier funktionieren. Aufgehoben darum gibt es immer inneren und äußeren Umschlag. Die Stimmzettel sind im inneren Umschlag, der äußere Umschlag wird geöffnet, die Berechtigung wird geprüft. Wenn das Mitglied stimmberechtigt und verifiziert ist, landet der Umschlag meinetwegen in der grünen Box. Wenn er nicht verifiziert und oder stimmberechtigt ist, landet er in der roten Box und ausgezählt werden die Grünen und die Roten werden vernichtet. Hat noch jemand Fragen zum Thema Bio? Dann ist jetzt das Mikrofon das eure. 3, 2, 1. Stefan, Piratelli-Kalender. Ich habe ja noch nie einen gesehen. Was ist denn das eigentlich? Und hier ist die Frage, warst du auch beim Fotoshooting? Echt jetzt? Tut mir leid, ich arbeite. Wie, du hast noch keinen gesehen? Echt jetzt? Gradi. Okay, das ist ein Zustand, den müssen wir irgendwie ändern, Dirk. Grundsätzlich ist die Idee super cool. Da werden Fotos gemacht, die überraschend gut ausschauen. Selbst bei Leuten, von denen man das so nicht erwartet hätte. Und das gab es in der Vergangenheit schon, der wurde wieder neu aufgelegt. Und ich finde die Idee klasse. Ich war allerdings nicht dabei. Also ich sehe, ich habe piratiges Nachholbedürfnis. Ich glaube, ich schicke nachher mal einen Link auf die Ausgabe. Ich glaube, das gibt es nämlich auch digital. Hätte Snowden Informationen aus einem Geheimdienst der Russen oder der Chinesen geleakt, wäre ihm der Friedensnobelpreis sicher. Stefan, du hast das getweetet. Ich verstehe das, aber möglicherweise falsch. Was hast du damit gemeint? Naja, ich glaube, dass ein großes Problem im Augenblick halt ist, dass er die Informationen über den Geheimdienst, die Geheimdienste der westlichen Welt veröffentlicht hat. Und hätte er welche über Russland oder China veröffentlicht, dann wäre er als Held gefeiert worden. Also straightforward, demzufolge wäre die Wahrscheinlichkeit, dass er diesen Friedensnobelpreis bekommen hätte, ziemlich groß gewesen. Warum man nicht mal ein bisschen provozieren? Die AfD macht seit ewigen Zeiten eine Bilderaktion gegen Feminismus. Also irgendwelche Leute, irgendwelche Bilder hoch, auf denen da irgendwie steht, dass sie ja irgendwie auch ohne Gleichberechtigung super leben. Hier ist jetzt die sehr merkwürdige Frage, ob du eine solche Aktion auch bei den Piraten befürworten würdest. Und gleichzeitig ist hier eine Frage, ob du manchmal auch Fragen, die ganz offensichtlich nur da sind, um dich zu provozieren, unbeantwortet lassen könntest. Vielleicht kannst du beide Fragen auf einmal beantworten. Ja, nee. Also, ich halte von der Aktion grundsätzlich nicht so sonderlich viel, weil es von einer Partei ist, von der ich insgesamt nicht wirklich etwas halte. Nichtsdestotrotz finde ich, solche Aktionen zu machen, um damit Bilder zu produzieren, mit denen wir die Öffentlichkeit erreichen können, für durchaus sinnvoll. Ich habe einen kurzen Videoclip gedreht mit einem kleinen Dankeschön und herzlichen Glückwunsch an die tschechischen Piraten zu ihrem Wahlerfolg. Und der wurde alleine auf meiner Fanpage in Facebook 50.000 Mal gesehen. Also hat eine relativ große Reichweite, einfach weil es Bilder waren. Und das ist der Clou hinter der Aktion vom AfD. Und sowas könnten wir auch. Müssten wir halt nur loslegen. Und deswegen finde ich eine solche Aktion zu machen sehr, sehr sinnvoll. Ich würde mich nur freuen, wenn es dann ein Thema wäre, das näher bei dem ist, was für uns im Augenblick wichtig ist. Die Und andere Frage, ob ich auch Fragen, die offensichtlich nur dazu gedacht Peter sind, ignorieren kann, ja, tue ich ja inzwischen. Ich beantworte nicht jede Frage. Ja, hallo. Ich hätte eigentlich zwei Fragen. Und zwar einmal würde ich für den Arnold stellvertretend fragen, ob die Piraten-ID kommt. Die Frage ist ja da. Ja, wann? Weil das hat er im Pad geschrieben und er durfte in den Chat, er hat es in den Chat geschrieben und durfte ins Pad nicht schreiben. Also Piraten-ID ist ein Teil von der zukünftigen Bio-Software. Und der Entwicklungsstand ist wohl so, dass bis Ende des Monats eine Version da sein könnte, die vorzeigbar ist. Warum wird wahr? Wäre das dann mit Wie sich das Ganze dann auch entwickelt und welchen Weg wir dann einschlagen, müssen wir sehen, wenn wir genaueres wissen. Ja, gut, ich meine, der Bio ist im Endeffekt ja auch auf unterschiedlichen Untergliederungen ich dann das verfügbar. Nächste Woche nochmal Peter, kann ich zum Detail antworten? Ich würde mal sagen, im Prinzip ja. Das war die Frage von Arnold und ich denke ja. Und dann hätte ich noch eine zweite Frage an den Stefan, der sich in der letzten Woche am Montag zur Mailinglisten-Moderation geäußert hat, was mir inhaltlich sehr gut gefallen hat. Und ja, ich hätte jetzt eigentlich nur gerne mal einen Kommentar von ihm oder Meinung, weil es ja heute auch um Mailinglisten oder um irgendein technisches Medium ging, wo man nur Piraten zulässt. Inwiefern das dann was ändern würde an seiner Meinung bezüglich Moderation oder wie das im Kontext zueinander steht? Eine Moderation am Ende immer noch eine Möglichkeit ist, bevor man das Feld den Trollen überlässt. Und wir haben in der Vergangenheit bei der einen oder anderen Gelegenheit damit gute Erfahrungen gemacht. Wir haben Listen, würde mal sagen, auf die Art und Weise wieder befriedet. Und deswegen halte ich das grundsätzlich für einen gangbaren Weg, wenn man Leute hat, die das verantwortungsbewusst machen. Und das ist in der Vergangenheit mehrfach gelungen. Glaube ich, dass es ein sehr vernünftiges Instrument ist. Ich habe die Hoffnung, dass auf einer Liste oder innerhalb eines Systems, in dem eben tatsächlich nur stimmberechtigte Mitglieder sind, die Notwendigkeit dazu weniger oft besteht, muss allerdings zugeben, dass die Hauptverursacher für die Einschränkungen in der Vergangenheit tatsächlich eben auch wirklich Mitglieder waren. Also könnte es sein, dass sich an der grundsätzlichen Haltung zu dem Thema an der Stelle dadurch nichts ändert. Ende dieser UFO-Sprechstunde. Und da ist noch eine Frage, die kommt, glaube ich, immer wieder. Also irgendwie muss man die, glaube ich, als Running Gag installieren. Wann wird der nächste Bundesparteitag stattfinden? Irgendwo im Wiki steht, dass bis 15.06. ein Angebot vorliegen hätte werden müssen oder sowas. Da fragt jemand nämlich, weil er gerne ein Positionspapier einreichen würde. Ich würde mal sagen, spätestens wahrscheinlich Ende Ergänzend, Juni 2015. Wenn jemand ein Positionspapier verabschiedet haben möchte, deswegen haben wir inzwischen den Basisentscheid. Der Basisentscheid kann nicht so furchtbar sehen, viel, gerne, aber Positionspapiere nicht, kann er. Dafür schwierig. Brauchen wir inzwischen keinen Bundesparteitag mehr. Also Positionspapiere für den BO. Und was wer hört? Hi, grüß dich. Also, nochmal in aller Ausführlichkeit. Mit dem Basisentscheid können grundsätzlich verbindliche Geschichten gemacht werden. Allerdings haben wir dort, wo das Parteiengesetz einen Parteitagsvorbehalt hat, haben wir natürlich bei der BO keine Parteitagung, keine Mitgliederversammlung, ist eben dieses Problem. Das heißt, Mit dem BIOS sind keine Satzungsänderungen möglich und mit dem BIOS sind keine Programmänderungen möglich. Alles andere ist damit und natürlich auch verbindlich möglich. Das heißt Positionspapiere und das heißt sonstige, man würde sonst beim Parlament sagen Entschließungsanträge, das könnten zum Beispiel irgendwelche Anweisungen an den Bundesvorstand sein, zum Beispiel macht hier und dort einen Parteitag. Solche Geschichten können mit dem Basisentscheid und durchaus auch verbindlich abgestimmt werden. Ja, wenn schon klugscheißen, dann richtig Parteitagsvorbehalt haben aus dem Parteiengesetz beim Vorstand und fraglich, ob es Parteiengesetz ist, aber zumindest aus der Satzung so beim Schiedsgericht. Wir könnten aber durchaus zum Beispiel Delegierte für PBEU oder PBI oder sowas dann auch mit einem Basisentscheid machen, wenn wir den geheim machen, also mit Brief. Das ist nämlich auch eine der Möglichkeiten, dass wir dort, weil es eben geheim ist, auch Personenwahlen machen können, aber natürlich kein Vorstand. Gut, dann haben wir noch den Fraktionsvorsitzenden Schleswig-Holstein, der einen Firmenwagen, einen Dienstwagen braucht. Mögt ihr dazu irgendwas sagen oder soll wir dazu am besten den Fraktionsvorsitzenden von Schleswig-Holstein fragen? Ja, das klingt mir nach einem sehr vernünftigen Super, Vorschlag. Dann werden wir das letztendlich ist es das Thema, das wir wirklich gemeldet wird und glaube, damit wäre es fein, wenn ihr dazu was sagen kann. Königsfragen zum Abschluss stellen. Stefan, was tun wir gegen Chemtrails? Sehr gut. Damit Regenschirme verteilen? Ich hatte schon befürchtet, es wird irgendwie ernsthaft oder sowas. Wir tun gar nichts dagegen, Super. Sondern wir gucken, dass wir die örtliche Chemikalie und unsere Kontrolle kriegen, Fermi, und sodass dann die ganze Welt geraten wird. Danke, dass er heute hier bei uns war. 6 Minuten vor Schluss. Alles ist wunderbar. Scherzfrage hatten wir auch schon. Über den Friedensvertrag für die Bundesrepublik brauchen wir heute wirklich nicht mehr zu reden. Und ich hoffe, wir sehen uns hier nächste Woche wieder. Ja, danke für die Moderation und danke allen Teilnehmern. So, jetzt habe ich alle verabschiedet. Ciao. Aufnahmen aus und wer Tschüss. Stellt den hoch? Bauer, passt es vor? Vielen Dank und gute Nacht. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.